Dokumentation. Quellen meiner Inspiration. Orientiert habe ich mich bei der Darstellung des mir Bekannten an den eigentlich nicht durch mich selbst nekambaren Schriften in meiner Bibliothek. So habe ich manche schöne Arbeit anderer Autoren lesen und das Nötigste dazu vielleicht bei mir bedenken können. Ich habe mich, was den Verlauf der Worte in meinen Schriften betrifft, etwas an einer deutschsprachigen Übersetzung des Mahabharata ausgerichtet, da diese inhaltsreich und schön ist. Das Mahabharata ist ein indisches Epos, welches ein hohes Ansehen innerhalb der Weltliteratur genießt. Darüber hinaus versuche ich es, getreu einer Empfehlung von A. Crowley, einem englischen Autor und Esoteriker des 20. Jahrhunderts, meine Schriften um faktisch richtige Anteile anzureichern. Das mache ich so, auf dass diese weniger fiktiv ausfallen werden und besser zu verstehen sind. Das führe ich bis hin zu einer Integration jener trivialen Gegebenheiten dieses Daseins von mir in diese Schriften aus. Diese Sachverhalte bestimme ich und setze sie in meine Texte als ein Flechtwerk ein. So ist einmal jenes Grundgitter meiner Überlegungen entstanden. Voraussetzung dafür ist es jedoch gewesen, dass diese Ideen bei mir im eigenen Bedenken wirklich zuvor einmal aufgekommen sind. Dann habe ich diese hernach auch wieder bedenken können und das auch tun wollen. Schlussendlich ist der Baukasten dann zu diesem Flechtwerk geworden, wie Sie es hier nun auffinden können. Dieses Werk ist eines, welches mich in der richtigen Verwendung von solchen Vokabeln, wie ich diese hier benannt und angeführt habe, üben soll. Dazu habe ich es neben anderem so hergestellt, wie es heutzutage erscheint. Das versuche ich durch eine Einbindung jener von mir im Alltag gebrauchten Worte in sprachlich richtig ausgeführten Sequenzen entsprechend wirklicher Gegebenheiten zu leisten. Dabei soll ein verinnerlichter Raum klar ersichtlich werden, welchen ich als Matrix bezeichnen möchte. Dieser soll für den Verstand des Menschen zu betreten und auch zu begehen sein. Dann kann er auch vorkommen. Einer inneren Bebilderung des Menschen soll er gemäß sein und auch so an uns auftauchen können. Dann, wenn wir diesen endlich zu erschauen wissen werden, ist etwas dazu klar geworden. So schöpfe ich das alles im Sinne einer eigentlichen Bildung des Menschen wie auch zu einer Vorbereitung seiner Werke.